Die trug ein T-Shirt, da stand vorne Deutschland drauf und hatte sich 3 bunte Streifen auf die Backe gemalt. Und ich kam ein bisschen ins Grübeln und habe mich gefragt, was hat denn Deutschland eigentlich für diese Kellnerin getan, dass sie jetzt meint, sie müsste sich zu ihm bekennen? Bisher hat die ja wohl Deutschland vor allen Dingen kennengelernt als unsichere Existenz in Sachen Lohn, schlechte Arbeitszeiten, Unklarheit, wie es im Leben weitergeht, steigende Gesundheitskosten, abgespeckte Sozialleistungen. Das soll aber offenbar in der aktuellen Lage für die Beurteilung des Landes, in dem man lebt, überhaupt keine Rolle spielen, sondern ganz im Gegenteil. Alle Welt fühlt sich bemüßigt, einmal ein ganz unvoreingenommenes, zumindest behauptet es von sich, Ja zu dem hiesigen Gemeinwesen zu sagen. Und was dieses Ja, was jetzt ja nicht so ganz spontan auf die Welt gekommen ist, sondern für das die Presse und die Regierung ja einiges 2 Monate lang getan hat, damit die Menschheit das dann auch begreift, dass sie sich jetzt so aufführen soll und das dann auch brav tut. Auch das übrigens meine ich durchaus eine Leistung der Presse und zu der, wie gesagt, will ich mich hinarbeiten, mit der will ich nicht anfangen, aber zu der möchte ich ganz am Schluss meines Vortrags doch auch noch ein paar Worte sagen. Auch wenn ein Taxifahrer sich ein schwarz-rot-goldenes Fähnchen an sein Taxi hängt, ist das ein Stück Wahrnehmung von Meinungsfreiheit. Allerdings in einer etwas entgegengesetzten Bedeutung dieses Sachverhalts, wie man ihn normalerweise versteht, weil an sich wird ja das Recht auf Meinungsfreiheit als Recht gefeiert auf Kritik. Und Kritik wird ja nun gerade nicht geäußert, wenn man sagt, hier geht's mir gut, hier will ich sein. Und insofern ist es dann schon interessant, sich mal zu überlegen, wie das eigentlich zusammenpasst, dass auf der einen Seite die hiesige Gesellschaft, der hiesige Staat gefeiert wird als einer, der Meinungsfreiheit gewährt und garantiert und gleichzeitig von diesem Recht auf so eine etwas eigentümliche Art und Weise Gebrauch gemacht wird. Deswegen will ich am Anfang meines Vortrags ein paar grundsätzliche Ausführungen zu der Frage machen, was ist Meinungsfreiheit überhaupt? Was kriegt man da eigentlich gewährleistet, wenn man seine Meinung frei äußern darf? Was hat man eigentlich davon? Und möchte dann im zweiten Hauptteil darauf eingehen, wie Meinungsfreiheit und von wem vor allen Dingen die heutzutage hauptsächlich wahrgenommen wird, nämlich eben von der Presse, also von den Medien, die sich selber als die Hüter und Wahrer und maßgeblichen Betätiger dieser Freiheit verstehen und das ja auch hauptsächlich die Meinungen produzieren, die in dieser Gesellschaft dann vorrangig herrschen. Meinungsfreiheit, das sollte man sich im Ausgangspunkt mal klar machen, bevor man sich freut, dass man sie hat, ist erstmal nichts, was jemand von sich aus braucht und haben will. Wer etwas meint, wer eine Auffassung über eine Sache hat, der will sie äußern, der will etwas Konkretes, Bestimmtes sagen, ein Interesse geltend machen, ein Urteil über eine Sache fällen und zwar gegenüber anderen, ein geäußertes Interesse, ein geäußertes Urteil zielt immer auf eine Reaktion von einem Gegenüber, auf eine Auseinandersetzung über das Urteil, über das Interesse, zielt also auch darauf, dass Unterschiede und Gegensätze klar werden, Gemeinsamkeiten herausgefunden werden oder auch hergestellt werden durch die Auseinandersetzung mit dem Inhalt der Meinung, die man da so von sich gibt. Überhaupt irgendetwas sagen dürfen, das will eben keiner von sich aus, sondern auf die Idee, dass man das wollen muss. Und so ist es ja historisch auch gewesen und so ist es übrigens auch in Staaten heutzutage, wo nach wie vor Leute darum kämpfen, sich dafür einsetzen, dass sowas bei ihnen gelten soll. Die Forderung nach Meinungsfreiheit ist immer eine Reaktion darauf, dass eine politische Gewalt, eine Herrschaft verbietet, Meinungen zu äußern, dass sie zensiert, dass sie die Mitglieder ihrer Gesellschaft ganz grundsätzlich der Beurteilung unterwirft, welche Meinungsäußerungen lässt sie zu, welche untersagt sie und genau nicht eben jedem erstmal alles und jedes sagen lässt, was er gerne möchte. Und dieses Interesse, etwas sagen zu dürfen, das habe ich eben schon in meiner Einleitung angedeutet, hat seinen Ausgangspunkt immer in einer Kritik der Verhältnisse, in denen man lebt. Das Recht, von seiner Herrschaft einzufordern, zu allem Ja sagen zu dürfen, das muss man wirklich nicht, weil das darf man in allen Gemeinwesen. Das verbietet auch ein Diktator nicht, Hurra zu schreien, sondern das Verbot bezieht sich selbstverständlich nicht überhaupt auf Meinungen, sondern immer auf die konkreten Inhalte von Meinungen, die der jeweilige Herrscher halt gerade nicht haben will und nicht in seiner Gesellschaft nicht dulden will. Und genau deswegen ist es überhaupt kein logischer Schluss aus der Tatsache, dass die Herrschaft die eigenen Urteile und Auffassungen und Interessen zensiert, von ihr zu fordern, dass sie das doch unterlassen soll. Man ist mit dieser Herrschaft, mit ihren Maßnahmen, mit ihren Zielen und Zwecken unzufrieden und verlangt von genau dieser höheren Gewalt das Recht, doch an ihr Kritik üben zu dürfen. Und genau dieses Recht bekommt man dann auch, übrigens auch nicht sofort. Wie man weiß, hat das historisch hier einiges auch an Kämpfen gekostet, bis das dann in den modernen demokratischen Staaten durchgesetzt war. Aber dort ist es durchgesetzt und da hat man dieses Recht. In welchem Umfang und in welchem Ausmaß übrigens, das kann man dann im Einzelnen erfahren, wenn man dieses Recht auf freie Meinungsäußerung tatsächlich einmal praktisch gegen die Herrschaft betätigt. Was garantiert einem der Staat eigentlich, wenn er sagt, und das sagt ja unser, im Grundgesetz steht das drin, er sagt, ich erlaube meinen Untertanen, meinen Bürgern, ihre jeweiligen Meinungen frei zu sagen, unterstellt also die Äußerung dieser Meinung seiner Genehmigung. Und wie man weiß, kann eine Sache, die genehmigt wird, auch verboten werden. Und insofern unterliegt das Recht auf Meinungsfreiheit immer und von Anfang an und nicht erst dann, wenn Politiker auf die Idee kommen, bestimmte Meinungsäußerungen unliebsam zu finden, dieser prinzipiellen Bedingung. Meinungen sind nur so lange und nur so weit als Meinung toleriert und erlaubt, wie sie sich auch tatsächlich als Meinung, als bloße Meinung betätigen. Alle Meinungen, alle Auffassungen, alle Urteile und damit alle Interessen, die in diesen Urteilen zum Ausdruck kommen, sind gleichberechtigt, ihre Position von sich zu geben. Und wenn das so ist, dann heißt das umgekehrt für die Interessen, die in diesen Meinungen geäußert werden, dass die ebenfalls gleichgültig sind. Und derjenige, der eine solche Meinung äußert, hat deswegen auch sofort die Auflage, die Wahrnehmung seines eigenen Rechts auf Meinungsäußerung allen anderen, die ganz gegensätzliche Meinungen und Interessen zum Ausdruck zu bringen, das Gleiche zuzugestehen. Das ist eine ziemlich harte Forderung. Natürlich nicht dort, wo es um so Belanglosigkeiten geht wie die Farbe der Schlafzimmerwände oder das Wetter. Aber wenn es tatsächlich um die Frage geht, welche Interessen, welche Urteile über eine Sache, über das Positive oder Negative an ihr, über das Wünschenswerte einer Maßnahme oder das Nicht-Wünschenswerte an einer Maßnahme, welches soll denn gelten, ist allen Ernstes von den Bürgern verlangt, einerseits ein Urteil darüber zu haben und andererseits dem Gegenüber zuzugestehen, dass dessen Urteil genauso gültig und genauso berechtigt ist wie das eigene, selbst dann, wenn diese Meinung dem Inhalt nach, dem eigenen Interesse total widerspricht und dessen Wahrnehmung und Durchsetzung sogar verhindert. verlangt ist in der Garantie der freien Meinungsäußerung, dass derjenige, der sein Urteil und sein Interesse als bloße Meinung äußert, das tatsächlich runterbringt auf ein theoretisches Urteil über die Sache und dieses theoretische Urteil trennt von der Frage, was folgt denn eigentlich aus diesem theoretischen Urteil für das, was ich tun will und für das, was ich will, dass andere tun sollen. Diese Frage, was gilt denn eigentlich? Welches Interesse gilt denn wie weit? Welche Interessen, welche Absichten, welche Ziele dürfen sich durchsetzen und welche nicht? Diese Entscheidung behält die politische Herrschaft sich vor. Das legt sie in Gesetzen fest. Und die Meinungen, die die Bürger zu diesen gesetzlichen Maßnahmen äußern dürfen, haben ausdrücklich den Auftrag, politisch folgenlos zu sein. Das sieht man auch an der Gesetzgebung übrigens daran, dass jede Meinung, die in sich, jedenfalls aus der Sichtweise und nach dem Urteil der politischen Gewalt, also der Justiz in diesem Fall, den Übergang enthält, zu einer praktischen Tat aufzufordern, die nicht erlaubt ist, nicht mehr unter Meinungsfreiheit fällt. Es gibt die bekannten Paragraphen im Strafgesetzbuch, die da heißen Aufruf zur Gewalt. Und diese Paragraphen sind deswegen interessant, weil sie gar nicht spezifizieren, welche Meinungen und Äußerungen hier gemeint sind, sondern überhaupt prinzipiell unter Kuratel stellen, dass jemand, der eine Aufforderung erlässt, ein Interesse äußert und kundtut, dass er will, dass dieses Interesse auch gilt, und zwar gegen und jenseits der gegebenen Gesetzeslage, sich eines Verstoßes gegen das Prinzip der Meinungsfreiheit schuldig macht. Die Trennung des eigenen Interesses von der Frage der praktischen Umsetzung ist die in der Gewährung der Meinungsfreiheit von Anfang an mit drin. Und das heißt eben auch die Verpflichtung darauf, nur die Formen der praktischen Umsetzung zu wählen, nur die in Angriff zu nehmen, die einem von oben gewährt sind, also demonstrieren, eine Bürgerinitiative gründen, Leserbriefe an die Zeitung schreiben, wählen. Selbst Streiks sind nur sehr bedingt und auch nicht immer fallen sie unter das, was als erlaubte Meinungsfreiheit gilt. Da behält es sich die politische Gewalt auch vor, ob sie das gelten lässt, dass hier bloß eine Demonstration eines Interesses stattfindet oder tatsächlich ein Bruch in der Forderung nach prinzipieller Unterordnung unter die Gesetzeslage. Es ist also ein ziemlich bescheidener Standpunkt, den man einnimmt, wenn man sich freut, dass man wenigstens seine Meinung sagen darf. Bescheiden jedenfalls vom Standpunkt derjenigen oder von Leuten, die mit hiesigen Verhältnissen unzufrieden sind, weil, wie gesagt, das Recht, die Unzufriedenheit mit hiesigen Verhältnissen äußern zu dürfen, mag hier eine notwendige Voraussetzung dafür sein, um überhaupt Leute dafür zu gewinnen, sich diesem Standpunkt anzuschließen. Aber die Zielsetzung einer solchen Äußerung ist ja sicher nicht, jedenfalls im Ausgangspunkt nicht, die Entscheidung darüber, ob dieses Interesse denn jetzt gilt oder nicht, wieder einer höheren Instanz zu überlassen, die das nach ganz anderen Gesichtspunkten entscheidet, als man das vielleicht haben will oder selber tun würde. Es fragt sich also, warum die politische Gewalt in demokratischen Staaten diese Meinungsfreiheit gewährt, was sie sich eigentlich von der Wahrnehmung dieser Meinungsfreiheit verspricht, was sie eigentlich will, wie die Bürger ihre Unzufriedenheit äußern, damit sie eben nicht umschlägt in eine prinzipielle Kritik oder einen prinzipiellen Gegensatz zu den herrschenden sozial eingerichteten Verkehrsformen und Verhältnissen. Dieser Frage will ich im Folgenden nachgehen. Wie gesagt, es ist ein kleiner Unterschied, ob man das Ganze sich vom Standpunkt derjenigen anschaut, die von staatlichen Maßnahmen betroffen sind und nach der Seite hin lauter Gründe für Kritik und Unzufriedenheit haben, oder ob man es von der Seite derjenigen betrachtet, die dieses Recht gewähren und das nicht einfach deswegen tun, weil Untertanen das vor 150 Jahren irgendwann mal verlangt haben, sondern selber eine politische Absicht, ein politisches Interesse mit der Gewährung von Meinungsfreiheit verfolgen. So jedenfalls meine These, die ich im Folgenden begründen möchte. Und um dieser Frage nachzugehen, will ich mir einfach mal an ein oder zwei Beispielen anschauen, wie Meinungsbildung in unserem Land eigentlich funktioniert. Das heißt, ich habe mir mal so ein paar Zeitungsartikel, so ein paar Argumentationsweisen von Zeitungen. Ich habe da zum einen die Süddeutsche Zeitung genommen, zum anderen die Bild-Zeitung. Die decken so von beiden Seiten so ungefähr das Spektrum von seriösem Blatt bis Boulevardzeitung ab, also sämtliche Meinungen, die so in dieser Gesellschaft zum Besten gegeben werden, wenn man mal von dem kleinen Rand kritischer Zeitungen und Zeitschriften absieht, die ich heute wirklich ausdrücklich nicht behandeln will, weil die haben in aller Regel in ihren Periodika doch einen etwas anderen Zweck als einen Beitrag zum Funktionieren unseres schönen Landes zu leisten. Die Praxis der Meinungsfreiheit in unserem Land sieht ja nicht so aus, dass Gruppen von Bürgern, Leute, die irgendwelche Interessen gemeinsam haben oder andere dafür gewinnen wollen, tagtäglich oder einmal die Woche auf die Straße gehen würden und demonstrieren. Übrigens Länder, in denen das passiert, gelten von der hiesigen Warte aus als politisch instabil. Es ist also schon von daher nicht so, dass es dass die Meinungsfreiheit von Seiten der Herrschaft an die Bürger die Aufforderung enthalten würde, nun betätigt doch dauernd mal euer Recht auf Kritik, und zwar öffentlich und möglichst lautstark. Massenhaft öffentlich rumkritisiert und demonstriert wird bei uns gar nicht. Es gab mal eine Zeit, wo das ein bisschen mehr passiert ist, und diese Zeit gilt ja übrigens inzwischen in der öffentlichen Betrachtungsweise mehr als ein Ausrutscher in der bundesdeutschen Geschichte, die man auch nicht wiederhaben möchte. Besorgt wird nach Frankreich geguckt und gesagt, was ist denn da los? Hat denn der französische Staat seine Leute nicht im Griff? Was hat er falsch gemacht, wenn die so rumrandalieren? Auch daran kann man schon sehen, dass der Standpunkt auch unserer Obrigkeit nicht darin besteht, na, hören wir doch mal hin, womit die Leute alle unzufrieden sind, und wenn wir es dann erfahren haben, dann stellen wir das möglichst schnell wieder richtig, damit auch alle glücklich und zufrieden sind. Die aktive Wahrnehmung der Meinungsfreiheit findet im Wesentlichen im kleinen Kreis vom Fernseher oder am Stammtisch statt. Und die eigentlichen Agenten und Agenturen der Meinungsfreiheit sind, wie gesagt, die Medien. Die sind die Institutionen, die Meinungsfreiheit aktiv wahrnehmen. Und deswegen, wie gesagt, will ich mir mal anschauen, was die eigentlich unter diesem Recht verstehen, wie die eigentlich dieses Recht auf freie Meinungsäußerung wahrnehmen, auf das sie übrigens selber sehr viel geben und auf das sie selber auch sehr stolz sind und immer wieder daran erinnern, dass sie doch überhaupt diejenigen sind, die dafür sorgen, dass es bei uns angeblich eine so bunte Welt von Meinungen in der Öffentlichkeit gibt. Meines Erachtens ist die gar nicht so fürchterlich bunt. Die kürzt sich auf ein paar relativ elementare Prinzipien des Argumentierens zusammen. Und diese elementaren Prinzipien des Argumentierens möchte ich jetzt im Folgenden ein bisschen aufblättern. Die erste Behauptung über die eigene Leistung, die die Presse über sich behauptet, ist, sie würde trennen zwischen Information und Kommentar. Man soll sich die Sache so denken: in dem sogenannten redaktionellen Teil wird nur so sachgerecht, ohne Wertung berichtet, was so passiert ist. Und das eigentlich Subjektive, die eigentliche Meinung, käme erst auf der Kommentarseite. Diese Seite, das ist in der Süddeutschen zum Beispiel in aller Regel die Seite 4. Schon diese Unterscheidung ist ziemlich unglaubwürdig. Weil wenn die Presse tatsächlich in ihrem redaktionellen Teil bloß sogenannte Tatsachen berichten würde, würde die Zeitung kein Mensch lesen und kein Mensch interessieren. Die Information, die Bürger haben wollen und die die Presse ihnen auch unterbreitet, bezieht sich ja schon auf wesentliche Ereignisse und wesentliche Aussagen und Interessen, die man als Bürger wissen muss und übrigens von Seiten der Politik auch wissen soll. Und diese bringt die Presse zunächst mal auch in ihrem redaktionellen Teil unter die Menschheit. Und ich will das mal erläutern an der Art und Weise, wie in den letzten Wochen und Monaten die Debatte um die Mehrwertsteuererhöhung in der Öffentlichkeit geführt worden ist. Da hat es Ende Mai, also vor 3 Wochen ungefähr, eine Überschrift in der Süddeutschen Zeitung gegeben zu dem Thema. Und die Überschrift hieß Merkel Doppelpunkt Sparen tut weh. Diese Aussage der Kanzlerin hält die Süddeutsche Zeitung offenbar für so wichtig und so entscheidend, dass sie die zum geistigen Leitfaden ihres Artikels macht. Und insofern ist es nicht ganz uninteressant, sich mal zu überlegen, was eigentlich an dieser Mitteilung so interessant und wichtig ist. Erstens ist vollkommen klar, dass an dieser Aussage von der Merkel Sparen tut weh wichtig ist, wer sie getätigt hat. Die Person, die dort diese Aussage macht, ist der erste Inhalt des Informationsgehalts dieser Meldung. Das sagt die Kanzlerin, das sagt der oberste Regierungschef dieses Landes. Und wenn die etwas sagt, dann ist jedem klar, dass diese Aussage ein ganz anderes, nämlich praktisches Gewicht hat, als wenn das irgendjemand bei sich zu Hause am Frühstückstisch sagt, oh, die greifen mir aber schon wieder ganz schön in die Tasche, wie soll ich damit zurechtkommen? Die Aussage der Merkel kommt zwar daher, als wäre sie eine bloße Meinung, das meint halt die Merkel, aber jeder weiß, das ist kein belangloses, bloß theoretisches Daherreden, sondern das sagt jemand, der maßgeblich bestimmt, was in diesem Lande passieren soll, der also maßgeblich über den Geldbeutel und die Kalkulationsgrundlagen der Bürger bestimmt und über die redet sie da ja auch. Diese Aussage von Merkel ist also eine praktische Ankündigung. Leute, auf euch kommt was zu und ich sage euch was. Daran kann man übrigens schon mal einen ersten Schluss auf die Frage ziehen, was macht eigentlich Meinungen in dieser Gesellschaft wichtig? Offensichtlich ist es so, dass wenn alle Meinungen gleichgültig von ihrem Inhalt her sind, sie ihre wirkliche Bedeutung nicht aus ihrem Inhalt gewinnen, sondern aus der Frage, welche gesellschaftliche Machtposition einer einnimmt, der sie von sich gibt. Dieser Sachverhalt gibt der Presse den Leitfaden ihrer Berichterstattung vor. Der blödeste Inhalt wird wichtig durch die Stellung dessen, der ihn von sich gibt. Wenn ein Wirtschaftsprofessor theoretisch abseitige Sachen erzählt, über worum es in der Wirtschaftspolitik geht, findet das allemal seinen Weg auf die Wirtschaftsseiten der Zeitung. Und die beste Einsicht zählt nichts, wenn derjenige, der sie von sich gibt, in dieser Gesellschaft praktisch nichts zu sagen hat. Dem wird dann gesagt, ach, du redest ja bloß daher, aber deine Meinung zählt ja nichts. Und das Zählen bezieht sich ausdrücklich auf die Frage, welche Machtmittel hast du denn, ökonomischer oder politischer Natur, um aus deiner Meinung bei uns hierzulande eine gültige politische Sachlage zu machen? Insofern ist die Zeitungsberichterstattung immer schon auch Personenkult. Einfach Personenkult in diesem ganz elementaren Sinne. Die Äußerungen von Politikern sind wichtig, sie werden zitiert, sie werden zum Besten gegeben als Mitteilung an den Bürger. Der hat das gesagt, mach dir das klar, das ist jetzt die neue Lage, auf die du dich einstellen musst. Die Presse stellt sich hier sehr parasitär zu einem gesellschaftlichen Sachverhalt, der überhaupt ihre ganze Geschäftsgrundlage ausmacht. Den Sachverhalt nämlich, dass der Bürger in den wesentlichen Belangen seines Lebens für die eigenen Lebensverhältnisse schlicht und einfach unzuständig ist. Jede Lebensregung von ihm ist abhängig gemacht von Entscheidungen der Politik oder Entscheidungen der Unternehmen. Ohne staatliche Leistung kommt er nicht zurande. Er braucht die Maßnahmen des Staates und sieht sich ständig zugleich mit seinen Notwendigkeiten und Bedürfnissen schlecht bedient. Und da muss man sich fragen, was heißt es eigentlich? Die Aussage, Merkel sparen tut weh, ist eine Ankündigung und der Mensch soll sich darauf einstellen. Dieses darauf einstellen ist was Doppeltes. Das eine darauf einstellen ist eine ganz praktische Angelegenheit. Wenn die Mehrwertsteuer erhöht wird, werden so und so viele Sachen teurer. Die Löhne und Gehälter steigen selbstverständlich nicht mit, eher im Gegenteil. Und da muss der Mensch sich praktisch darauf einstellen, also nochmal neu durchrechnen, was er sich nun leisten kann oder nicht. Das muss er übrigens sowieso, egal wie die Presse jetzt über die Sache berichtet. Es gibt aber eine zweite Art Einstellung, und das ist die, um die es hier eigentlich geht, nämlich eine, die dem Menschen dazu verhelfen soll, mit dieser Maßnahme, ich nenne es mal so, seinen geistigen Frieden zu machen. Der Ausgangspunkt ist, man ärgert sich, man ist unzufrieden. Man stellt fest, schon wieder eine Maßnahme, die mir das Leben schwerer macht als vorher. Und aus dieser Unzufriedenheit erwächst, naturnotwendig und ganz üblich, die Frage, warum machen die das eigentlich? Warum entscheidet die Politik so über meinen Geldbeutel? Was sind die Gründe dafür, dass offenbar Haushaltspolitik auf jeden Fall in den letzten 10 Jahren mit quasi Naturnotwendigkeit immer bei einer Kürzung der Leistung für den Bürger landet? Diese Frage ist ja für sich überhaupt nicht unrationell, ganz im Gegenteil. Die sollte man sich öfter mal stellen, dann müsste man sich nämlich mit der Frage befassen, was sind denn die Gesichtspunkte und Grundsätze staatlicher Haushaltspolitik, welche Ziele verfolgt er damit eigentlich und wie kommt eigentlich der Bürger und sein Einkommen in dieser Haushaltspolitik vor? Wenn man die Frage, warum machen die das, aber unter dem Leitfaden betrachtet, wie bringe ich denn den Menschen dazu, mit dieser Maßnahme seinen geistigen Frieden zu machen? Dann bedeutet die Warum-Frage etwas ganz anderes, nämlich so ungefähr das Gegenteil. Was kann ich, jetzt vom Standpunkt der Presse aus betrachtet, was muss man dem Bürger für gute Gründe an die Hand geben, damit er einsieht, dass die Maßnahmen, die die Politik macht, in Ordnung gehen? Also der Ausgangspunkt ist eine gewusste, ja auch bei Merkel, sparen tut weh, sagt sie ja selber, liebe Leute, wir haben völliges Verständnis dafür, dass wir euch das Leben schwer machen. Ihr müsst nicht denken, das wissen wir nicht. Aber wir wollen das tun, wir müssen das tun und ihr müsst euch damit abfinden. Und dass sich damit abfinden, und zwar nicht nur praktisch, sondern eben auch theoretisch, dafür werden dem Menschen Argumente geliefert, die ihm dabei helfen sollen, Verständnis dafür zu haben, dass ihm so mitgespielt wird. Gesichtspunkte, unter denen er sich das einleuchten lassen soll, dass die Politik aktuell nun einmal nicht anders geht. Das Eigentümliche an der Stelle, was vielleicht noch zu bemerken ist, ist Folgendes. Es hängt ja davon letztlich auch wiederum gar nichts ab, ob den Leuten diese Begründung einleuchten. Es ist ja nicht so, dass Frau Merkel sagen würde, hallo Leute, sparen tut weh, ich weiß, dann entsteht ein allgemeines Volksgemurmel und dann sagt die Regierung, ja, wenn ihr das so seht, dann lassen wir das halt, weil so viel Unzufrieden wollten wir im Volk ja auch wieder nicht schüren. Sondern das Sparen tut weh ist ja selbst nochmal, das ist eigentlich ein bisschen das Perfide an dem Argument, ein Beweis dafür, dass diese Maßnahme notwendig ist. Weil aus freien Stücken absichtlich, bösartigerweise, würde die Politik natürlich nie den Leuten in die Tasche greifen. Wenn sie es also dann trotzdem tut, dann muss sie dafür sehr hohe und unabweisbare Gründe haben, die der Bürger dann auch einsehen soll. Es ist deswegen auch wichtig, dass deutlich wird, dass die Politik sich sehr viel Gedanken macht über ihre Entscheidungen, dass sie sich sehr viel Mühe gibt, bis sie dann bei ihrer Entscheidung gelandet ist, dass sie es sich nicht leicht macht, damit eine solche Maßnahme wie Mehrwertsteuererhöhung zu machen. All das trägt dazu bei, dass dem Bürger einleuchten soll, ja, wenn die das sagen, wenn die das sich damit so schwer tun, wenn die das so lange diskutieren, dann müssen ja unabweisbare Gründe, unabweisbare Notwendigkeiten vorliegen, die auch die Politik, wo auch die Politik nicht anders kann, als sie will. Die Begründungen, die einem da geliefert werden, die einem geliefert werden für das Argument, liebe Leute, wir wissen zwar, dass euch das hart ankommt, aber ihr müsst einsehen, es gibt höhere Gesichtspunkte, es gibt Staatsnotwendigkeiten, die das unumgänglich machen. Diese Begründungen sind etwas eigentümlicher Natur. Die Regierungschefin verteidigt ihren Kurs, den Haushalt durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer zu sanieren. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat eingeräumt, dass die Große Koalition den Bürgern erhebliche finanzielle Belastungen zumutet. Zugleich verteidigte sie im Gespräch mit der SZ die verabschiedete Mehrwertsteuererhöhung. Die Kanzlerin verwies im Zusammenhang der Steuererhöhung auf die notwendige Haushaltssanierung. Das Argument heißt, wir müssen den Haushalt sanieren und deswegen müssen wir die Steuern erhöhen. Das ist jetzt für sich genommen in dem Sinne überhaupt keine Begründung, sondern eine Unterstreichung des Interesses. Merkel sagt ja nur, wir wollen unseren Haushalt in Ordnung bringen. Das wollen wir, das ist unser politisches Ziel. Und dafür, liebe Leute, kassieren wir bei euch ab. Also verdoppelt sie eigentlich bloß ihr Argument. Sie betont mit dem Wort Haushaltssanierung die Notwendigkeit, die in der ganzen Maßnahme schon unterstellt ist, erinnert den Bürger dran an ein solches Ziel, was er übrigens prinzipiell gut finden muss, weil sonst kommt das Argument bei ihm gar nicht an. Das ganze Argument lebt also schon davon, dass der Leser im Prinzip jedenfalls nickt und sagt, ja, ja, Haushaltssanierung, das sehe ich schon ein, das ist eine notwendige und gute Sache. Und dafür muss ich mir überlegen, ob nicht an der Maßnahme der Politik was dran ist. Klarstellen tut die Regierung damit eigentlich bloß eins, nämlich wiederum den Vorrang der Haushaltssanierung beim Staat vor der Haushaltssanierung beim Bürger, weil der eine seinen Haushalt sanieren will, wird bei dem anderen der Haushalt ein wenig durcheinander gebracht. Eine völlig inhaltsleere Begründung, eine Begründung, die nur noch mal unterstreicht, dass der Staat Gründe hat und denen einen Namen, einen Titel gibt, von dem erwartet werden kann, dass jeder Bürger sagt, ja, im Namen dieses Interesses leuchtet mir jetzt doch die Maßnahme ein. Das ist übrigens jetzt eine schöne Stelle für die Presse zum Einhaken für das nächste Argument. Die Regierung, zusammengesetzt aus SPD und CDU, sagt, Haushaltssanierung ist eins der obersten Ziele der Politik aktuell. Dafür machen wir Mehrwertsteuererhöhung. Die Presse unterschreibt dieses Ziel, hinterfragt es gar nicht weiter, sondern wirft jetzt problematisierend die Frage auf, muss denn tatsächlich für diesen guten Zweck diese konkrete Maßnahme sein? Jetzt geht die Freiheit des Meinungsbildens los. Die Freiheit nämlich, sich zu diesem guten Zweck Haushaltssanierung alternative Maßnahmen auszudenken und zu überlegen, ob man dieses allgemein anerkannte Ziel nicht auch mit anderen Mitteln hätte haben können. Unterwegs ist eine kleine Verschiebung passiert. Der Ausgangspunkt, so scheint es jedenfalls, ist der, Die Politik hat was vor, dafür schädigt sie die Finanzen ihrer Bürger. Die sind unzufrieden und fragen, warum machen denn die das? Muss das wirklich sein? Das Ergebnis dieser Behandlung mit der Begründung Haushaltssanierung hat die Fragestellung ein wenig verändert, nämlich in die, mit welchen Maßnahmen kriegt jetzt eigentlich die Politik ihre Zwecke am besten hin? Nicht der Bürger ist geschädigt dadurch, was die Politik macht, sondern die Politik befindet sich in einem Dilemma. Sie braucht Geld und hat jetzt fürchterliche Schwierigkeiten, sich zu überlegen, wo sie das wohl herbekommt. Und der Bürger, der diese verschiedenen Begründungen, ich werde sie im Folgenden noch ein bisschen erläutern, dann geistig nachvollziehen darf, der darf sich jetzt quasi ideell auf den Standpunkt des Haushaltssanierers stellen, sich quasi ideell als einer derjenigen betrachten, die ihn jetzt gerade schröpfen und sich überlegen, von der Presse angeleitet, welche Maßnahmen fände ich denn für diesen Zweck Haushaltssanierung am besten. Er muss eben gar nicht unbedingt dafür sein, dass seine Steuern erhöht werden. Er kann auch durchaus dafür sein, dass andere Maßnahmen ergriffen werden. Wichtig ist nur, dass er den Gesichtspunkt, den Maßstab anerkennt, unter dem diese verschiedenen Alternativen vorgestellt werden. Und dieser Maßstab ist allemal nicht sein eigener Geldbeutel und seine eigenen Finanzen und seine eigene Lebensführung, sondern dieser Maßstab ist allemal die Anerkennung von Notwendigkeiten der Politik, die im Ausgangspunkt schon mit seinen nicht zusammenfallen oder sogar im Gegensatz zu ihnen stehen. Soweit der redaktionelle Teil, mit dem ist eigentlich der Standpunkt, von dem aus man jetzt als guter Bürger die Welt betrachten soll, fertig. Die Verschiebung ist passiert. Klar ist, hier gelten nicht die Interessen und Betroffenheiten des Bürgers, sondern hier gelten die höheren Ziele und Zwecke der Politik und denen hat sich geistig das eigene Interesse unterzuordnen. In einem Kommentar holt jetzt die Presse oder läuft sie zu voller Form auf und stellt jetzt die problematisiert jetzt rum an den Maßnahmen der Regierung. Das macht die SZ in der gleichen Ausgabe auf Seite 4 so. Die Belastungen, vor allem die höhere Mehrwertsteuer, werden im nächsten Jahr den Aufschwung beschädigen. So viel ist jetzt schon klar. Offen bleibt, wie stark der Dämpfer ausfallen wird. Die Bürger, die gerade dabei sind, wieder etwas mehr zu verbrauchen, stellen sich auf härtere Zeiten ein. Das ist schon eine richtige Kunst. Der Verfasser dieses Artikels, ein gewisser Nikolaus Pieper, bei solchen Artikeln steht ja immer der Autor drüber, damit man weiß, das ist jetzt was Subjektives und nicht das, was jeder dazu denken muss, führt jetzt einen zweiten staatlichen Titel, ein zweites staatliches Gut an, was jeder prinzipiell gut und in Ordnung findet, nämlich Aufschwung. Und stellt jetzt diese beiden staatlichen guten Zwecke gegeneinander und sagt, ja, Haushaltssanierung natürlich klar, notwendig, aber problematisch, weil da gibt es ja noch den anderen nützliche staatliche Ziel, Aufschwung, und leidet der denn nicht vielleicht darunter, wenn man das auf diese Weise macht. Und dann kommt sogar das Interesse des Bürgers wieder rein, aber jetzt nicht als seins, wie er es so privat hat, sondern in seiner Funktion für den Aufschwung. Da darf man sich jetzt wieder denken, ja, das ist ja auch ganz schlecht, wenn den Bürgern Geld weggenommen wird, dann können sie ja nichts mehr ausgeben und das schadet der Konsumfunktion, der Kaufkraft. Als Kaufkraft darf man sich dann wieder die Beschränkung des eigenen Einkommens als Problem vorstellig machen, obwohl nun wirklich niemand einen Kühlschrank kauft, um der Konjunktur zu nützen. Aber das spielt in diesem Zusammenhang ja keine Rolle. Über die Gesichtspunkte übrigens, die hier gelten, Haushaltssanierung, Aufschwung, erfährt man gar nichts mehr, außer dass sie allgemein anerkannte, gute und positiv zu würdigende Zwecke der Politik sind. Und man erfährt davon, darüber, dass man die Politik an diesen Maßstäben zu messen hat und ansonsten nichts. Und die Presse nimmt sich heraus, Zensuren an die Politik zu verteilen, ob sie es jetzt besonders gut geschafft hat, diese verschiedenen Gesichtspunkte unter einen Hut zu bringen. Letztlich kommt dann also Folgendes raus. Wer hat es jetzt eigentlich schwer? Ja, eigentlich nicht der Bürger. Dem wird ja bloß Geld weggenommen. Wirklich schwer haben es die Politiker, weil die sind unentwegt damit befasst, sehr komplizierte und aufwendige und schwierige wirtschaftspolitische Probleme zu lösen. Und da ist es auch kein Wunder, dass sie das auch nicht immer so hundertprozentig hinkriegen. Das drückt dieser Artikel so aus. Nun sind die Haushaltsnöte so groß, dass sich kein Finanzminister nur auf die Ausgabenseite bei der Konsolidierung beschränken könnte. Auch höhere Einnahmen dürfen kein Tabu sein. Der Schlüssel zur Sanierung des Haushalts ist jedoch Wirtschaftswachstum. Das weiß übrigens der Journalist auch nur daher, dass die Politik selber das ungefähr 27 Mal die Woche verkündet, dass das so ist, dass das der Schlüssel sei. Aber hier nimmt er sich eben heraus, aus der höheren Warte des besseren Wirtschaftspolitikers mahnend den Zeigefinger zu erheben und der Politik zu sagen, achtet doch mal drauf, dass jetzt wirklich richtig gespart wird und nicht an der falschen Stelle. Und so wird dann wiederum die Politik entschuldigt. Sie hat mit ganz schweren Lagen und ganz schweren Bedingungen zu kämpfen. Haushaltsnöte sind so groß, dann ist es ja auch kein Wunder, dass ein Finanzminister die Quadratur des Zirkels nicht hinkriegt. Auf jeden Fall ist so viel schon mal klar. Was immer die politische Gewalt mit den Leuten anstellt, das liegt nie an dem, worum es ihr geht. Das liegt nie an den Zielen und Zwecken, die sie verfolgt, an der Art und Weise, wie sie die finanziert und der Art und Weise, wie sie Geld ausgibt und einnimmt für diese politischen und ökonomischen Ziele. Sondern es liegt immer daran, dass die Politiker, die gerade dran sind, immer nur sehr bedingt es hinkriegen, diese Ziele optimal zu verfolgen. So trennt die öffentliche Berichterstattung zwischen den guten Zielen der Politik und deren mangelhafter Wahrnehmung durch die Politiker. Und damit ist jetzt dem zeitungslesenden Bürger ein neues Reich der Beurteilungsfreiheit eröffnet. Da kann nämlich eine ganz schlechte Meinung darüber entwickeln, was die da im Moment gerade dran sind, wie die das überhaupt managen, die Ziele der Politik umzusetzen. Alles, was sie macht, Aufschwung, Haushaltssanierung, sogar ab und zu mal ein kleiner Krieg im Kongo, alles, was sie macht, ist damit eigentlich im Prinzip für gut befunden. Aber wie sie das macht, ob sie es gerade mit den Maßnahmen macht, ob gerade die Politiker die Besten sind, das zu machen, da darf man hemmungslos dran herumkritisieren. Und deswegen ist übrigens der letzte Maßstab für die Beurteilung der Politik auch diese seltsame Kategorie, kriegt sie denn auch alles hin, was sie sich vorgenommen hat? In ein paar Wochen später überschreibt die Süddeutsche Zeitung auch wieder einen Hauptartikel auf der ersten Seite mit folgender, eigentlich der Sache nach ziemlich absurder Schlagzeile. Termine bis zur Sommerpause kaum einzuhalten, große Koalition bei Reformen blockiert. Themen Gesundheit, Föderalismus und Unternehmenssteuern umstritten, Widerstände aus beiden Lagern. Man fragt sich, was man jetzt eigentlich erfährt. Man erfährt, na gut, die haben sich was vorgenommen und sind sich nicht einig. Soll man das jetzt gut oder schlecht finden? Man könnte ja vom Standpunkt dessen, dass einem schon wieder vorgerechnet wird, dass die Gesundheitsreform einem wahrscheinlich höhere Beiträge und schlechtere Leistungen bringt, die sich auch auf den Standpunkt stellen, ist eigentlich vielleicht ganz gut, wenn das noch ein bisschen blockiert ist, was die machen, weil solange habe ich noch die Gesundheitsversorgung, die ich jetzt habe, und die ist auf jeden Fall besser, als die dabei rauskommt. Das weiß übrigens auch jeder. Die Betrachtungsweise ist haargenau umgekehrt. Die haben sich was vorgenommen, Und dann sollen sie das auch gefälligst zügig umsetzen. Und wenn sie das nicht hinkriegen, also ihren eigenen Terminplan nicht einhalten, dann sieht man mal wieder, dass es sich um fehlerhafte Politik handelt, weil sie schafft ja noch nicht mal das Programm, was sie sich selber auf die Tagesordnung gesetzt hat. Die Süddeutsche, um den Schaden, also das bezieht sich jetzt wieder auf die Mehrwertsteuererhöhung, um den Schaden zu begrenzen, muss aber jetzt eines klar sein. Keine Steuererhöhung mehr, auch keine endlosen Diskussionen darüber. Endlose Diskussionen können wir überhaupt nicht leiden. Die Bürger müssen sich auf Konstanz in der Wirtschafts- und Finanzpolitik einstellen. Das ist ein eigentümliches Interesse, was man da als Bürger haben soll. Man soll daran interessiert sein, dass die Politik konstant das Reformprogramm durchführt, was sie einem gerade angekündigt hat und serviert, dass sie treu bei ihrer eigenen gewählten Stange bleibt. Und wenn sie einem schon lauter neue Zumutungen serviert, dann soll sie das gefälligst auch konsistent und glaubwürdig machen und dabei nicht immer hin und her wackeln. Und da merkt man, da ist von dem Ausgangspunkt, da wird den Leuten was zugemutet, da werden die geschädigt, da werden denen schwierigere Lebensverhältnisse serviert, wirklich nichts mehr übrig geblieben. Diese ganze Unzufriedenheit ist verwandelt in die Forderung an die Politik, macht doch mal eure Sache gescheit, sorgt doch da mal dafür, dass ihr alles hinkriegt, was ihr euch vorgenommen habt, und dann gibt's Grund genug, mit der Leistung der Politik zufrieden zu sein. Darauf hat man als Bürger hierzulande also offenbar ein Recht. Man muss sich darauf verlassen können, dass die Politik auch tut, was sie ankündigt. Und das macht sie dann auch gleich. Steinbrück verspricht Ende der Zumutung. Keine weiteren Belastungen geplant. Da darf man dann wieder schwer aufatmen und sagen, Gott sei Dank, jetzt ist es endlich rum. Jedenfalls bis zum nächsten Mal. Die Bild-Zeitung hat es sich nicht nehmen lassen, da will ich noch mal kurz was zu sagen, zu diesem Thema Mehrwertsteuererhöhung eine richtige Kampagne zu entfachen. Und diese Kampagne ist bemerkenswert, weil die Bild-Zeitung dort quasi gleich einsteigt mit dem Argument an die Politik, sie hat die Gesichtspunkte nicht richtig im Griff, unter denen man gefälligst Steuererhöhungen machen soll. Am Freitag hat der Bundestag eine große Chance vertan. Die Verabschiedung der größten Steuererhöhung in der Geschichte der Republik hätte zu einer Generaldebatte über die Frage führen müssen, wie viel Staat wollen wir und wie viel wollen wir uns das kosten lassen. Das muss man einfach nochmal betonen, auch wenn es vielleicht inzwischen schon klar ist, eine total fiktive Frage. Weil wie viel Staat wir wollen, ist nichts, was sich der Bürger aussuchen könnte. Er hat eben den er hat. Ideell darf er sich aber vom Standpunkt der Bild-Zeitung quasi auf den Standpunkt, diesen ganz abstrakten und fundamentalistischen Standpunkt stellen. Ich denke mich mal als oberster Staatenlenker und überlege mir, wie viel von dieser politischen Gewaltmaschinerie hätte ich denn gerne. Zweitens darf er sich ebenso abstrakt und methodisch auf den Standpunkt stellen, wie viel soll das kosten? Und mit dieser Frage darf er sich herumschlagen und die darauf gegebenen Antworten der Politik für und wieder abwägen. Und in diesem Sinne hat die Bild-Zeitung die Bürger zum Protest aufgerufen. Sie hat 2 Millionen Aufkleber gedruckt und diese Aufkleber an ihren Verkaufsstellen verteilt und hat das mit folgendem Argument unter die Leute gebracht. Sind auch Sie wütend über die massivste Steuererhöhung aller Zeiten? Zeigen Sie den Politikern mit dem neuen Bildaufkleber, dass es Ihnen reicht. Protestieren Sie mit dem Bildaufkleber und dem Slogan Stoppt den Steuerstaat. Protest ist hier von vornherein überhaupt nichts anderes als die ohnmächtige Kundgabe einer abweichenden Meinung vom Standpunkt eines Menschen, der eine andere staatliche Maßnahme gerne hätte, gar nicht sagen soll und auch gar nicht sagen will, welche, aber bloß zur Kenntnis nehmen will, zur Kenntnis bringen will und vom Standpunkt der Bild-Zeitung auch soll, dass er so jedenfalls mit der Leistung der Politik nicht einverstanden ist. Und insofern entspricht diese Sorte Protest auch sehr genau dem, was die Politik sich als Meinungsfreiheit vorstellt. Eine absolut praktisch folgenlose Äußerung von Unzufriedenheit, die im gleichen Atemzug ein sehr prinzipielles Einverständnis zu Protokoll gibt, von dieser Herrschaft regiert zu werden und sie als Ordner und Aufpasser über sämtliche politischen und sonstigen Verhältnisse anzuerkennen. Ich mache an der Stelle mal ein Fazit in der Frage, was ist damit mit dieser Sorte Meinungs- und Willensbildung eigentlich geleistet? Erstens ist, und das ist eigentlich die entscheidende Leistung, damit hergestellt, dass die Bürger an die Maßstäbe gewöhnt werden, an die sie sich im praktischen Leben zu akkommodieren haben. Und diese Gewöhnung an die Maßstäbe geschieht dadurch, dass die Presse, jede Presse, nicht bloß die Bild-Zeitung, sondern auch die seriöse Presse, das Verhältnis von politischer Herrschaft und Bürger in ein wechselseitiges Dienstverhältnis verwandelt. Was die Politik sich vornimmt, als allgemeiner politischer Dienstleister am Erfolg unseres Gemeinwesens, das hat sie dann auch zu tun, das ist ihre Pflicht. Der Bürger seinerseits hat ebenfalls eine Pflicht, nämlich an seiner Stelle, wo er gerade hingestellt worden ist, das zu tun, was er halt tun muss. Da und wenn er das tut, wenn er sich als braver Bürger aufführt, wenn er seine Steuern zahlt, wenn er seine Arbeit macht, wenn er sich nichts zu Schulden kommen lässt, dann hat er auch das Recht, dass die Politik ihrerseits ebenso verfährt und ihre Pflicht zum Voranbringen des Standorts Deutschland erledigt. Und hier ist es, wo gerade die Bild-Zeitung zu voller Form aufläuft, und das möchte ich euch an einem Beispiel, nämlich an einem Interview der Bild-Zeitung mit dem SPD-Fraktionschef Peter Struck nochmal illustrieren, weil man das darin sehr schön sehen kann, wie dieser Standpunkt des enttäuschten Menschen, der an die prinzipiell guten Zwecke der Politik glaubt und von diesem Maßstab aus des Glaubens an die prinzipiell guten Zwecke der Politik ständig unzufrieden ist mit dem, wie die Politik ihre Aufgabe Herrschaft im Dienste des Volkes wahrnimmt. Wie gesagt, haargenau die gleiche Zeitung, die eine Propaganda-Offensive gegen die Mehrwertsteuererhöhung macht, macht zur gleichen Zeit eine Propaganda-Offensive dafür, dass Hartz IV nur an diejenigen ausgezahlt werden, die es wirklich verdient haben. Und dementsprechend in diesem Interview lauten auch die Fragen, die die Bild-Zeitung an Herrn Struck stellt. Fast 1 Million Menschen kassieren inzwischen Hartz IV, obwohl sie gar nicht arbeitslos sind. Haben Sie das gewollt? Das ist eine Steilvorlage für den Fraktionschef, der antwortet dann darauf so: Niemand hat die explosionsartige Vermehrung der Bedarfsgemeinschaften auf derzeit 4 Millionen mit ihren finanziellen Folgen vorausgesehen. Wir wollen, dass nur diejenigen Hartz IV bekommen, die wirklich bedürftig sind. Dabei müssen wir auch berücksichtigen, dass jeder Euro, der für Hartz IV aufgewendet wird, zuvor von den Steuerzahlern erarbeitet werden muss. Dieses letzte Argument ist ausgesprochen perfide. Erstens ist klar, dass wenn ein Politiker sagt, wir wollen, dass nur diejenigen Hartz IV bekommen, die wirklich bedürftig sind, er für sich in Anspruch nimmt, zu definieren, was Bedürftigkeit ist. Diese Aussage missversteht überhaupt niemand so, dass ich jetzt wieder melden dürfte, der sich selbst für bedürftig hält und sagt, dann will ich auch was haben. sondern jeder liest, versteht diesen Satz sofort so, wie er gemeint ist, als wir definieren jetzt von oben runter mal die Kriterien für Bedürftigkeit ein bisschen härter, als wir es bisher getan haben. Das ist ja auch im Moment bei der sogenannten Verbesserung von Hartz IV im Gange. Und dann spielt der gute Mann verschiedene Mitglieder von der Leute, die in der gleichen ökonomischen Lebenslage sind. Leute, die von Lohn und Gehalt leben müssen, diejenigen, die noch in Arbeit sind und diejenigen, die nicht in Arbeit sind. Diejenigen, die es noch halbwegs hinkriegen, mit ihrem verdienten Lohn ihre Familie zu ernähren und die Steuern zu zahlen, und diejenigen, die durch die staatlichen Maßnahmen selber in eine Lage gebracht worden sind, wo sie das nicht mehr hinkriegen. Die spielt er gegeneinander aus und sagt, das eine, das sind die braven Bürger, die zahlen Steuern, und denen können wir doch nicht zumuten, dass die anderen, die keine Steuern zahlen, also uns allen auf der Tasche liegen, so soll man sich das zurechtlegen, dass die jetzt lauter Geld dafür kassieren, dass sie nichts tun. Jeder weiß, dass die Tatsache, dass die Leute nichts tun, nicht daran liegt, dass sie nichts tun wollen, sondern dass es daran liegt, dass sie nun mal vom Kapital freigesetzt worden sind und keine Arbeit finden. Das nützt aber überhaupt nichts, weil der Standpunkt, der hier eingenommen wird, eben genau dieses große Wir ist, das aus den anständigen, braven, steuerzahlenden Bürgern und ihrem Staat besteht, gegen diejenigen, die jetzt von oben und damit auch von jedem, der sich diesem Standpunkt anschließt, von unten, als die eigentlichen Schmarotzer an dem gemeinsamen deutschen Erfolg betrachtet und beurteilt werden. Und das setzt die Bild-Zeitung in dem Interview entsprechend fort. Frage: Eine vierköpfige Familie bekommt bis zu 1700 Euro an Hartz IV. Können Sie das einem Facharbeiter vermitteln? Ich habe mich gefragt, wieso soll man das einem Facharbeiter nicht vermitteln können? Also wenn der ihn nicht mehr kriegt, dann muss der gute Mensch sich auch halt auf den Standpunkt stellen, dann muss er sich mit anderen zusammentun und dafür sorgen, dass er halt mehr kriegt. So ist es natürlich nicht gemeint. Die Antwort: Ich weiß genau, dass viele Taxifahrer, Wachleute und Friseurinnen weniger verdienen, als ihnen bei Hartz IV zustehen würde. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Das ist überhaupt nicht zu verwechseln mit einer Aufforderung an Friseure, jetzt für höhere Löhne zu kämpfen. Das missversteht auch niemand so. Es muss klar geregelt werden, dass jemand, der arbeitet, mehr im Portemonnaie hat als derjenige, der nicht arbeitet. Ja, und wie man das regelt, weiß auch jeder. Man senkt die Einkünfte derer, die nicht arbeiten, weil die Einkommen derer zu erhöhen, die arbeiten, kommt natürlich nicht in die Tüte. Vom gleichen Maßstab aus, von dem der Bürger als Steuerzahler zum Protest aufgehetzt wird, wird ein härterer Umgang mit Hartz IV-Empfängern eingefordert. Und das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern beide Standpunkte verdanken sich dem gleichen ideellen Zusammenschluss von oben und unten, dem ideellen Zusammenschluss, der da heißt, der anständige Bürger, der alles richtig gemacht hat und brav und treu arbeitet und seine Steuern zahlt, der hat ein Recht auf ein Gemeinwesen, das auf sein Geld anständig aufpasst und das nur für erfolgversprechende Dinge ausgibt und nicht an Leute verschwendet, die sowieso für diese Gemeinschaft nichts leisten. Und so landet man dann bei dem Standpunkt, dass der Bürger ein Recht auf eine Politik hat, die dafür sorgen, dass der Erfolg der Nation sich einstellt in wirtschaftspolitischen Fragen, in haushaltspolitischen Fragen, aber selbstverständlich dann auch in außenpolitischen Fragen. Vollkommen klar ist, dass die Politik ganz eigene, vom Bürgerinteresse unabhängige Zielsetzungen verfolgt und dass für diese Zielsetzungen Arbeit und Lohn in Dienst genommen werden und werden müssen. Das ist gerade der Ausgangspunkt einer Kritik, die dann einklagt, dass wenn schon Arbeit und Lohn für diese Staatsziele in Dienst genommen werden, sich dann auch gefälligst der Erfolg einstellen soll, den der Staat aus diesen Maßnahmen verspricht. Wenn man schon Hartz IV einführt und Leute verarmt, dann sollen aber bitteschön auch Arbeitsplätze und Wachstum dabei rauskommen. Und so wird die anfängliche anscheinende Kritik an Härten gegenüber Leuten verwandelt in eine Kritik daran, dass der eigentliche höhere Zweck dieser staatlichen Maßnahme sich dabei nicht einstellt. Wenn er sich einstellt, geht jede Verarmungspolitik in Ordnung. So pflegt die Presse ein Durchblickertum des Bürgers, der sich vom Standpunkt seiner Betroffenheit durch die Politik ideell aufschwingen darf zum Beurteiler der erfolgreichen Umsetzung der staatlichen Politik. Der darf sich als fiktives Subjekt an der Debatte beteiligen, ob die Politiker da oben alles richtig machen. Und er wird mit den gültigen Beurteilungsmaßstäben vertraut gemacht, unter denen er das jeweils tun soll. Und das ist natürlich auch dringend nötig, weil die ändern sich ja, diese Beurteilungsmaßstäbe, was vor 10 Jahren noch als sozialpolitische Leistung gefeiert werden durfte, gilt heute als Anspruchsdenken. Was man sich früher als besondere Qualität der Bundeswehr, dass sie bloß eine Verteidigungsarmee sei, ist abgeschafft zugunsten des Standpunkts, wir müssen auch überall dabei sein, wo auf dieser Welt Ordnung gestiftet wird mit militärischen Mitteln. Und diese Veränderung der Politik soll und muss der Bürger ja erstens nicht nur mitkriegen, sondern er muss das auch billigen, jedenfalls geistig, dass die Nation so voranschreitet und sich immer neue und wuchtigere Sachen vornimmt. Die Leute, die die Zeitung schreiben, sind also Fanatiker der guten Herrschaft und Fanatiker der gelingenden Herrschaft. Und sie haben die Freiheit, sich die Maßstäbe des Gelingens durchaus ein bisschen frei auszusuchen. Einerseits sind es natürlich abstrakt gesehen immer die gleichen. Deutschland soll reicher, mächtiger, erfolgreicher werden. Andererseits kann man da durchaus ein wenig sich unterscheiden, die eine Zeitung von der anderen. Da darf die eine durchaus ein bisschen sozialer sein und die andere ein bisschen wirtschaftsfreundlicher. Die eine ist ein bisschen mehr dafür, dass in Fragen der inneren Sicherheit draufgehauen wird. Die andere ein bisschen mehr dafür, dass doch lieber die liberalen Freiheiten mehr geschützt werden. Auch in der Frage des Umgangs mit dem Verbrechertum darf man sich unterscheiden, eben am Maßstab der Frage, welche Methode der Umsetzung des politischen Programms an dieser Stelle ist für den tatsächlichen Erfolg der Nation am nützlichsten und am erfolgversprechendsten. Und wenn man mal so weit ist, dann kann man eben auch gleich den Übergang machen, den man in den letzten 4 bis 6 Wochen in der Presse zur Kenntnis nehmen durfte. Dann kann man nämlich durchaus auch mal für 4 Wochen lang sich auf den Standpunkt stellen. Jetzt lassen wir doch mal dieses ganze Herumgekrittel an der Politik, am politischen Gemeinwesen, an dem Leben und Treiben in Deutschland, an dem Verhältnis von oben und unten, an der Frage, ob die Politiker alles richtig machen, an der Frage, ob die Bürger alles richtig machen. Wenn der letzte Zweck dieser Agitation darin besteht, die immer wieder auftauchende und auch notwendige Unzufriedenheit der Bürger mit den staatlichen Maßnahmen zu überführen in ein immer wieder erneuertes Bekenntnis zum Vertrauen darin, dass es prinzipiell, weil deutsche Politik den deutschen Politikern immer um Deutschland, also um uns alle geht, dann kann man diesen Standpunkt durchaus auch ohne Vermittlung über eine geäußerte Unzufriedenheit, auch ohne Vermittlung über ein Aufgreifen eines möglichen kritischen Standpunkts, den man dann kompliziert überführt in ein Vertrauensverhältnis zwischen oben und unten. Dann kann man mal dieses Vertrauensverhältnis richtig programmatisch selber zur Leitlinie der Berichterstattung machen und sagen, jetzt machen wir mal 4 Wochen Feier. Jetzt stellen wir uns einfach mal auf den Standpunkt, es gibt eigentlich gar keinen Grund zur Unzufriedenheit mit unserem Land, weil jenseits von Hartz IV, jenseits vom Wachstum, jenseits von diesen und jenen Beschwerden, auch jenseits dessen, dass wir gerade eine Gesundheitsreform haben, gibt es doch einen ganz prinzipiellen Grund, mit diesem Gemeinwesen zufrieden und einverstanden zu sein. Und das ist eben das, dass das unser Gemeinwesen ist. Und was ist schöner und passender für die Feier eines solchen Standpunkts als ein Ereignis, was für sich genommen tatsächlich ein wenig belanglos ist, nämlich eben Sport, also gar nicht im Ausgangspunkt in den Verdacht kommt, dass hier nationalistische Gefühle aufgewühlt und angesprochen würden für einen irgendwie gearteten bösen politischen Zweck. Wer kann schon was gegen Fußball haben? Wer kann schon was dagegen haben, dass hierzulande die Welt sich einfindet und bei uns unterstrichen auch Ausländer anständig behandelt werden, 4 Wochen lang? Das wird ja die ganze Zeit als die große Leistung der Deutschen gefeiert, dass sie sogar südkoreanischen Bürgern über die Straße helfen. Ich frage mich immer, wenn die Leute sowas berichten, was die eigentlich für Maßstäbe anlegen dafür, unter welchem Gesichtspunkt man zu Leuten nett oder böse sein soll. Aber offenbar scheint die Frage, wo sie herkommen, wann das stattfindet und warum sie hier sind, doch eine nicht ganz unbedeutende Rolle zu spielen. Für die Frage, bin ich jetzt nett zu dem oder verlange ich lieber von der Politik, dass er möglichst schnell wieder rausgeschmissen werden soll. Jedenfalls die Ausländer, die jetzt hier sind, die finden wir alle ganz toll, deswegen können wir zu denen auch nett sein. Die sind ja auch mit den anderen Ausländern gar nicht zu verwechseln, die in Booten nach Europa kommen und die wir hier ausdrücklich nicht kommen wollen, die ausdrücklich nicht hier haben wollen. Außerdem kann man sich bei denen, die jetzt hier sind, ziemlich sicher sein, dass sie hinterher auch alle brav wieder nach Hause gehen. Insofern leisten wir uns jetzt mal alle gemeinsam eine kollektive Ausländerfreundlichkeit, die sich den gleichen Maßstäben verdankt wie die Ausländerfeindlichkeit, die man ansonsten von morgens bis abends, von oben bis unten erzählt bekommt. Ich habe keine Ahnung. Ich könnte Ihnen höchstens eine Jacke anbieten. Und deswegen will ich zum Schluss, ich will auch hinterher noch mal kurze Ausführung zu der außenpolitischen Abteilung von diesem Thema machen. Es wird aber ganz kurz, aber ein Artikel aus der Bild-Zeit, aus der BAMS jetzt vom Sonntag will ich euch nicht vorenthalten, weil den fand ich jetzt wieder einen sehr gelungenen Rückbezug der von Presse und Politik geschürten Begeisterung für Deutschland als Fußballland auf die politische Lage selber. BAMS Kommentar vom Bild am Sonntag, jetzt am 18. Jubel, Freude, ausgelassenes Feiern bis in den frühen Morgen. So eine Party hat Deutschland zuletzt im Jahr der Einheit 1990 erlebt. Es ist, als habe der unbekümmerte Sturmlauf von Jürgen Klinsmanns Elf all die Trübsal um Reformblockaden und Massenarbeitslosigkeit weggefegt. Also der unbekümmerte Sturmlauf hat natürlich nicht die Reformblockaden und die Massenarbeitslosigkeit weggefegt, aber was sie anscheinend jedenfalls für 4 Wochen angeblich weggefegt haben soll, ist die Trübsal darüber. Na gut, kann man da sagen, wenn solche politischen Verhältnisse nicht mehr bewirken beim normalen Menschen, das ist zumindest die Behauptung, als Trübsal, also eine schlechte Stimmung, und keinerlei Anlass dafür sind, kritisch zu werden in irgendeiner inhaltlichen Richtung bezogen auf die Maßnahmen, die die Politik ergreift, dann kann man sich natürlich auch mal 4 Wochen lang auf den Standpunkt stellen, was soll der Trübsal, jetzt bin ich mal 4 Wochen lang fröhlich. Aber wie gesagt, das ist ja nicht einfach eine Party. Da haben ja nicht Leute, die sich wechselseitig mögen und sich was zu sagen haben oder vielleicht auch nur gern mal ein Glas Wein oder Bier miteinander trinken, sich zusammengetan und gefeiert, sowas soll ja tagtäglich vorkommen, sondern hat sich ja ein ganzes Land zu einer Party zusammengefunden. Und da fällt natürlich dem Bams-Kommentar nicht so ganz umsonst der Vergleich mit dem Jahr 1990 ein, nämlich dem letzten Mal, wo die Deutschen alle so, oder jedenfalls fast alle, sagen wir mal, alle so begeistert beieinander waren und nichts schöner fanden, als dass sie sich endlich mit wildfremden Leuten, die sie gar nicht kannten und wie sich hinterher herausgestellt hat, ja auch gar nicht mochten, in die Arme fallen durften. Ja, das ist einem blöd, wenn man Leuten um den Hals fällt, die man nicht kennt, dann kann einem das halt passieren, dass man hinterher feststellt, das sind Idioten. Gerade noch als Truppe von Rumpelfüßlern verlacht, spielen unsere Fußballer plötzlich so, wie unser ganzes Land gerne wäre. Schnell, direkt, mit Vorwärtsdrang. Alles scheint möglich, sogar der Titel. Also die Fußballer spielen, wie unser ganzes Land gern wäre, sagt Tipp. Im Schatten dieser Erfolgsgeschichte, steht wirklich alles einfach im Kopf. Im Schatten dieser Erfolgsgeschichte entscheidet sich auch das Schicksal von Angela Merkels Kanzlerschaft. Noch vor der Sommerpause will sie alle drei Großprojekte ihrer Amtszeit bewältigen: Föderalismusreform, Unternehmenssteuer und Gesundheitsreform. Aber in der Politik ist von der Begeisterung der deutschen Elf nichts zu spüren. Nach dem Abpfiff des WM-Finales folgen auf Beckenbauer und Klinsmann wieder Merkel, Beck und Stoiber. Bringen sie in den nächsten Wochen keine Reformen zustande, die das Land nach vorne bringen, droht im Herbst der große Katzenjammer. Denn dann hätte die Große Koalition vor allem eins geschafft, die größte Steuererhöhung seit 1949. Die Botschaft ist klar. Der gute Mann sagt, die Politik soll sich doch mal von der allgemeinen nationalen Begeisterung was eine Scheibe abschneiden. Die soll sich einfach mal über ihre ganzen parteipolitischen Differenzen und Querelen und Profilierungsversuche, vielleicht auch inhaltliche Differenzen, die es da durchaus geben mag, hinwegsetzen und soll genauso einheitlich, genauso vorwärtsdrängend, genauso erfolgsorientiert handeln wie die deutsche Elf. Und wenn sie das tut, dann kommt endlich unser Land aus seinem Katzenjammer. Wenn sie es nicht tut, dann geht alles hinterher weiter wie vorher. Der Sache nach hat das eine nun wirklich mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Aber vorstellen darf der Zeitungsleser das jetzt schon so, dass er mit seiner Begeisterung für Deutschland beim Fußball sowas geleistet hätte. Wie gesagt, da wird das Verhältnis von Volk und Staat ein wenig auf den Kopf gestellt, wie eine Art Vorbildfunktion für die Politik zu sein, die endlich genauso handlungsfähig und erfolgsorientiert sein soll, wie es der Bürger und wie es die Fußballelf ist. Die Frage, bei was erfolgsorientiert, die Frage, was hat man davon, die Frage, warum soll man eigentlich für diesen Erfolg sein, taucht dann endgültig nicht mehr auf, sondern der Zusammenschluss von unten und oben geht eben dann in der Forderung auf, wenn die Nation ihre Ziele erreicht, dann kann der Bürger stolz auf seine Regierung gucken und sagen, die haben es mal wieder richtig gemacht. Und deswegen ist natürlich übrigens auch vollkommen klar, dass wenn die Weltmeisterschaft vorbei ist, man könnte den Kommentar fast selber schreiben, nach 4 Wochen das Gejammer losgeht, dass die Presse schreibt, wo ist denn eigentlich der Elan der WM geblieben? Und jetzt ist ja wieder ganz normale Politik angesagt. Ja, wird schon so sein. Noch ein paar Worte zur außenpolitischen Fassung von diesem Verhältnis, weil das ganze Berichterstattung über die Außenpolitik Deutschlands nimmt diesen Punkt, den ich am Schluss gesagt habe, hier geht es um den Erfolg der Nation und der Bürger ist quasi als Dienstleister an diesem Volk unterstellt, funktioniert als solcher und darf von diesem Maßstab aus, dass er alles richtig macht, die Politik beurteilen. Dieser im Innern über die von mir analysierte Kritik hergestellte Verhältnis ist in der auswärtigen Politik gleich der Ausgangspunkt. Da wird die Politik begutachtet in der Frage, wie macht sich Deutschland im Konzert der Mächte? Gilt das, was die deutsche Politik will, auch bei anderen Souveränen, lassen sich andere Herrschaften von unserer Herrschaft was sagen und stellt die Politik da alles richtig an, um die dazu zu bringen, dass sie auf deutsche Interessen hören, statt sich ihnen zu widersetzen. Schön illustriert am Beispiel des Merkel-Besuchs in China. Antrittsbesuch in der Volksrepublik. Merkel setzt auf China als Partner. Das ist schon eigentlich eine sehr arrogante Überschrift. Wir fahren nach China und sagen, hallo Chinesen, ihr seid ein großes Reich, wir finden das prima, wir wollen euch als Partner haben. Aber da stellen wir natürlich auch Bedingungen. Kanzlerin will eng mit Peking zusammenarbeiten, dafür sollen die Chinesen offenbar dankbar sein. Das Thema Menschenrechte aber nicht unter den Tisch kehren. Zum letzten Punkt setzte Merkel am Nachmittag ein besonderes Signal. Sie traf sich in der deutschen Botschaft mit Menschen, die sich gegen Willkür, gegen die Landbevölkerung und Wanderarbeiter engagieren. Das Ganze darf man sich gerne mal umgekehrt vorstellen. Der chinesische Ministerpräsident kommt nach Deutschland und trifft sich mit Anti-Hartz-IV-Initiativen in der chinesischen Botschaft und trifft sich mit polnischen Wanderarbeitern, die über die Grenzen kommen und hier schlecht behandelt werden, und sagt, das ist aber ein einziger Beweis dafür, dass der deutsche Staat ziemlich schofel mit den armen Leuten umgeht, die auf seinem Territorium so herumvegetieren. Dass kein Zeitungsfritze auf die Idee kommt, das in dieser Weise distanziert zu betrachten, also zu sagen, was macht eigentlich ein Regierungschef, wenn er in ein anderes Land geht, soziale Missstände dort aufgreift und sagt, wir haben ein Recht zu kritisieren, wie ihr mit eurem Volk umgeht, dass kein Mensch das so distanziert betrachtet, dass er erstmal sagt, was will die Merkel eigentlich von China? Stellen wir uns das Ganze doch mal umgekehrt vor, das hätte da unser Staat auch nicht so gerne. Worum geht's da eigentlich? Sondern man soll unausgesprochen und auch gar nicht weiter begründet akzeptieren, wenn wir in China den Chinesen Vorhaltungen über Landbevölkerung und Wanderarbeiter machen, dann ist das unser gutes Recht. Umgekehrt gibt es ein solches Recht natürlich überhaupt nicht. Wir müssen auf China aufpassen und denen sagen, wie sie mit ihren Leuten umzugehen haben. China ist aber auch eine Macht, auf die wir Einfluss gewinnen müssen. Das sagt denn der Kommentar. Die Kanzlerin gab bei der Terminwahl für diesen Besuch dem Drängen der Chinesen nach, die aufgrund ihres gestiegenen Geltungsdrang ist lustig, vielleicht haben sie einfach mehr Geltung, einen frühen Antrittsbesuch gefordert hatten. Doch sie ließ diese Anerkennung der wachsenden Bedeutung Chinas für die deutsche Wirtschafts- und Außenpolitik nicht zu einem peinlichen Kutau ausarten, wie das bei Kasernenbesichtigung Helmut Kohls und den Verkaufstouren Gerhard Schröders oft der Fall war. Also Frau Merkel hat alles richtig gemacht. Auf der einen Seite hat sie durchaus anerkannt, dass China ein wachsendes Gewicht in der Weltwirtschaft und Weltpolitik ist, wo wir auch Interessen haben, die wir auch versuchen müssen und wollen, gegenüber der chinesischen Regierung und deren Macht geltend zu machen. Und das ist natürlich einem SZ-Redakteur auch überhaupt kein Geheimnis, dass die wirklichen Mittel zur Geltung machen dieser Interessen die ökonomische Macht und die militärische Position der BRD in der NATO ist und nicht irgendein diplomatisches Gefummel, mit dem die Merkel dieses Interesse vorbringt. Sie will aber schon gesagt haben, gerade weil China so wichtig geworden ist, dürfen wir jetzt unsererseits nicht den Eindruck erwecken, dass wir deutsche Interessen den chinesischen unterordnen, sondern müssen demonstrieren, dass in der Frage, wer hört jetzt auf wen, immer noch eine Einbahnstraße existiert zwischen Deutschland und China und nicht umgekehrt. So geht die Lobhudelei deutscher Machtentfaltung nach außen. Warum man die überhaupt gut finden soll, steht gar nicht zur Debatte, es ist eben die deutsche. Und nach diesem Maßstab werden dann außenpolitische Aktivitäten beurteilt, immer streng Interesse geleitet unter dem Gesichtspunkt, kriegen, schaffen die Deutschen auch das, was sie jeweils außenpolitisch wollen, gegenüber anderen Machthabern durchzusetzen und zur Geltung zu bringen. Der politische Zweck, den die Demokratie verfolgt, wenn sie diese Sorte geistiger Betreuung zulässt und fördert, der sollte eigentlich klar geworden sein. Und deswegen möchte ich an der Stelle nur noch eine Schlussbemerkung machen. Es ist nicht so, dass die Presse und deren Art der Berichterstattung der Grund dafür wäre, dass die Bürger sich in ihrer großen Mehrheit diese Sorte Informationspolitik nicht nur bieten lassen, sondern sich den Meinungen, die dort verbreitet werden, auch im Großen und Ganzen anschließen. Der Grund dafür ist und bleibt die wirkliche praktische Abhängigkeit, in der Leute vom Staat stehen, und der Fehler, aus dieser wirklichen praktischen Abhängigkeit den Übergang zu machen, zu sagen, dann muss ich eben auch mich darum kümmern, was die Herrschaft macht, damit sie eine Politik macht, bei der ich irgendwie zurechtkomme. Das ist die Grundlage der praktisch sich betätigenden Nationalismus, und für den liefert die Presse das geistige Material. Wenn es diesen Standpunkt aber gibt, dann ist dieses geistige Material eben doch sehr wichtig. Dann ist es eben überhaupt nicht egal, wie die Presse das Bedürfnis nach Einverständnis mit der eigenen Herrschaft bedient, wie sie die Unzufriedenheit der Bürger behandelt, wie sie sie zurückweist, wie sie sie aufgreift. Und bei unserer Presse muss man wirklich sagen, die macht das sehr perfekt. Die hat den Dreh raus, jede mögliche aufkommende Unzufriedenheit von vornherein auf die Gesichtspunkte zu verpflichten, die von oben ausgegeben werden, unter denen man Unzufriedenheit äußern darf und sie gleichzeitig folgenlos zu lassen hat, oder eben folgenreich nur in einer Hinsicht, nämlich eben in der, dass man dann umso mehr für den Staat ist und sein muss, dem man seine eigenen Lebenslagen zu verdanken hat. Die Öffentlichkeit, kann man sagen, ist der Ort, wo die Demokratie nach der Seite der Gesinnung ziemlich wasserdicht gemacht wird. Und daran merkt man, dass es dem demokratischen Staat nicht ausreicht, dass die Leute in ihrer Mehrheit bloß gesetzestreu sind. Sie werden eben zusätzlich dazu, dass sie eben praktisch sich den Maßnahmen fügen, auch noch ununterbrochen dafür agitiert, dass sie das auch richtig und in Ordnung finden sollen, wie sie da behandelt und betreut werden, dass sie letztlich doch alles, was mit ihnen passiert, einsehen sollen unter dem Gesichtspunkt, dass es doch fürs große Ganze irgendwie nützlich ist. Ein sehr anspruchsvoller Standpunkt, von dem aus geistige Meinungspflege betätigt wird, dass eben auch jeder Gedanke, den man sich zur Herrschaft macht, und sei er auch im Ausgangspunkt noch so folgenlos, sich gleich dem Gesichtspunkt beugt, ist dieser Gedanke ein konstruktiver Beitrag zu unserem Gemeinwesen oder stellt er sich außerhalb dessen, was man hierzulande denken darf und soll. Gut, das wär's dann von meiner Seite, und alle offenen Fragen kann man ja dann noch diskutieren. Ja, ein Interesse ist ja erstmal kein Argument. Also das ist ja bloß die Unterstreichung, dass wir wollen euer Geld, weil wir es brauchen. So, mit dem gleichen Recht, sage ich mal, könnte jetzt ja derjenige, dem das Geld weggenommen wird, sagen, ja, ich will es mir aber nicht nehmen lassen, weil ich brauche das auch. So, dann wäre man eigentlich wieder am Anfang der Diskussion. Dann müsste man eigentlich wieder von vorne anfangen und sagen, so unter welchen Gesichtspunkten zählt denn jetzt das eine Brauchen mehr als das andere? Dann wäre man bei der Diskussion der Sache. Dass Haushaltssanierung, dass es so erscheint, als hätte die Merkel tatsächlich eine Begründung gegeben für ihr und nicht bloß ein Interesse formuliert, das liegt daran, dass die staatlichen Zwecke gar nicht daherkommen, als wären sie tatsächlich sich aus einem politischen Zweck ergebende Konsequenzen und Notwendigkeiten, sondern es hätten die den Status sozusagen einer Notwendigkeit getrennt von jedem Interesse. Haushaltssanierung, wenn man das Wort mal für sich nimmt, sagt bloß, wir haben Schulden und die sollen weniger werden. Dann sagen, ja, ich habe auch Schulden und möchte, dass sie weniger werden. Und? Das unterstellt einfach die Macht, sich hinzustellen und zu sagen, wenn der Staat Schulden hat und will, dass sie weniger werden, dann hat er ein Zugriffsmittel auf das Einkommen der Leute und er kündigt ihnen an, dass er dieses Zugriffsmittel betätigen will und sagt übrigens, Leute, das ist doch klar, dass ich das tue, weil die Löcher in meinem Haushalt sind das national Wichtige und die Löcher in deinem Haushalt zählen nicht. Ja, jetzt wäre man eigentlich streng genommen, wenn man sich mit der Frage befassen würde, was ist da los, dann wäre die Diskussion nicht zu Ende, sondern wäre sie eröffnet. Dann wäre zum Beispiel die Frage, die man da zu beantworten hätte, ich verlange das gar nicht, dass die Presse das tut, ich sage nur, wie die operiert mit solchen Begriffen, dann wäre die Frage auf dem Tisch, ja, wo kommen die Schulden denn her, was hat denn das mit dem Verhältnis von kapitalistischen Wirtschaften und staatlicher Finanzierung zu tun, dass in periodischen Abständen die staatliche Kreditaufnahme in zunehmendem Maße das übersteigt, was an Steuereinnahmen hergekommen ist. Wie kommt es denn eigentlich, dass obwohl der Staat von morgens bis abends immer nur alles fürs Wachstum tut, es dann plötzlich irgendwie ausbleibt? Bei solchen Fragen wäre man dann. Und diese Debatte wird sozusagen diese ganzen Fragen werden eigentlich da wird eigentlich auf Nichtbefassung plädiert. Wenn man sagt, es gibt doch einen allgemeinen guten Zweck, der heißt Haushaltssanierung, hallo Leute, das wisst ihr doch auch. Da kann man, wird dann sogar noch, das ist ja nochmal eine zusätzliche Gemeinde, da wird dann sozusagen, wenn da argumentiert wird an der Stelle, sogar noch mit dem Bild operiert, das ist doch auch beim normalen Bürger so, dass wenn der Schulden hat, er die bezahlen muss. Wo mir an der Stelle immer einfällt, ja, ihr seid lustig. Ja, das ist tatsächlich so, der muss die bezahlen. Erstens muss der Staat seine Schulden gar nicht bezahlen. Das sieht man ja daran, dass er ständig mehr macht. Und zweitens sorgt ihr doch gerade dafür, dass die Leute, wenn überhaupt, ihre Schulden eher schlechter bezahlen könnten als vorher. Also der ganze Vergleich hinkt, was heißt der hinkt? Das ist überhaupt kein Vergleich, sondern es bemüht ein Bild eines sorgsamen Haushaltsvaters, der immer dafür sorgt, dass Einnahmen und Ausgaben stimmen, tut so, als läge dieses Verhältnis beim Staat überhaupt vor. Und beruft sich drauf und sagt, und deswegen musst du doch einsehen, dass du für die Schulden des Staates gerade stehen musst. Und folgen tut das daraus überhaupt nicht. Übrigens, dass es daraus nicht folgt, das kann man im Extremfall sogar daran sehen, dass wenn Staaten beschließen, dass ihnen ihre Schulden endgültig zu viel sind, dann machen sie eine Währungsreform und erklären schlicht und einfach die ganze Materie, in der die Schulden gemacht worden sind, für ungültig. Das müsste ein Bürger mal auch können, einfach zu sagen, ja, ich habe die Schulden in D-Mark gemacht, was interessiert mich eigentlich meine Verschuldung von gestern? Heute ist doch Euro, ihr kriegt nichts. Also die Hoheit übers Geld, ne, im Ausgangspunkt, und das heißt eben auch die Hoheit über die Einnahmen der Bürger, ist bei dem Ganzen unterstellt und als selbstverständlicher Ausgangspunkt dieser ganzen Begründung einfach in dem einen Wort zusammengefasst. Und alle sagen, ja, Haushaltssanierung, ganz wichtig. Und mehr Argument ist es aber nicht. Es sagt wirklich, das ist wichtig. Ja, für mich ist was anderes wichtig. Und jetzt? Ja, ja, ja. Ja. Ja. Was erstmal ganz offensichtlicher Unfug ist, ja. Weil jeder Staatshaushalt, jede Sozialkasse hat natürlich heute einen um zig Milliarden höheren Umfang als noch vor 15, 15 oder 20 Jahren. Ja. Es ist einfach nur die Bekanntgabe. Dafür, wofür ich bisher Geld ausgegeben habe, habe ich entschlossen, will ich es nicht mehr ausgeben. Ja. Und das wird ihr in keiner Weise bezahlen. Wenn ja. ich sage, dafür gebe ich es nicht mehr aus, dann kriegt ihr dafür eben nichts. Mhm. Wenn ich sage, mein Haushalt sieht jetzt in einer erschreckenden Weise so aus, bisher habe ich das ganz anders gesehen. Die Staatsverschuldung, haben Sie erlebt, ist über Jahrzehnte problemlos gestiegen für den Staat. Und auf einmal reflektiert er, jetzt will ich es aber so nicht weitermachen. Jetzt muss da saniert werden. Das ja, ist und eine mag ganz selbstherrliche Entscheidung, die er so getroffen hat, ohne irgendjemand gefragt zu haben oder zu fragen zu müssen, und die er auch umsetzen kann, ohne dass die davon betroffen tatsächlich zu zahlen haben, wird noch verändern können. Auch hier übrigens der falsche Vergleich. Wenn ein Privatmensch feststellt, er hat nichts mehr im Geldbeutel, wenn seine Kassen wirklich leer sind, dann ist er wirklich arm dran. Man kann dann noch so viel selbst gebrauchen. Selbst wenn man ich finde das richtig, was du sagst, ich würde sagen, selbst wenn man den Befund erstmal als einen solchen nimmt. Also das hat sogar der Marburger Bund herausgefunden bei der ganzen Debatte über die Gesundheitsreform. Selbst wenn man den Befund erstmal als einen solchen nimmt, dann wäre man ja erstmal auf die Überlegung verpflichtet, ja was für Kassen denn? Dann wäre es ja nicht schwer zu ermitteln, dass die Kasse, die dort gerade stehen soll für die Finanzierung von Renten, Arbeitslosen und Gesundheit, dass diese Kasse deswegen in Anführungsstrichen leer ist, nicht absolut, aber relativ, weil die Zahl derjenigen, die in diese Kassen einzahlen, aufgrund der Art und Weise, wie das Kapital wächst, nämlich durch ständig zunehmende Produktion einer Überbevölkerung und ständig sinkende Reallöhne gekürzt wird. Ja, wenn man ein Sozialversicherungssystem so finanziert, dass man sagt, das soll überhaupt immer nur so viel Geld dafür da sein, wie die Wirtschaft abwirft, dann sind die Kassen auch tatsächlich leer. Aber das ist dann die Prämisse, an die sich da unbedingt gehalten wird und die dann auch als Maßstab ungefragt mit durchgeht. Ja, wenn man so rechnet, sind sie leer. Das ist dann tatsächlich so. Das muss man ja nicht dementieren, sondern muss sagen, was ist das für eine Rechenweise? Die Rechenweise ist eine, die a priori alles, was für den Lebensunterhalt der normalen Menschheit, der lohnarbeitenden Menschheit ausgegeben wird, als Kost fürs Wirtschaftswachstum bilanziert. Also ist also auch immer nur so viel dafür da, wie diese Kost sich rentiert. Das macht sich dann eben zu Zeiten, wo die Unternehmen ständig Leute entlassen und die Löhne senken, eben auch entsprechend bemerkbar. Das nimmt nicht zurück, dass es dann immer noch eine Entscheidung des Staates ist, zu sagen, ich will das auch so handhaben. Ich will nur sagen, es hat auch einen systemischen Grund, warum das so ist. Weil das liegt in der Ausgangsentscheidung, zu sagen, was die nicht beschäftigte und kranke und alte lohnabhängige Bevölkerung kriegen soll, soll prinzipiell jedenfalls aus dem Lohntopf mitfinanziert werden, den die arbeitende Bevölkerung verdient. Und das ist eine Systementscheidung, die hier in diesem Lande gilt. Und da kann man ja mal was draus entnehmen, über wie es dann überhaupt um diese Einkommen geht. Also offenbar wirklich immer nur so viel und so weit, wie sie einen Dienst am Wachstum erbringen. Das führt uns der Staat im Moment sehr praktisch vor. Gar nicht so, dass ich von einer Zeitung eine grundlegende theoretische Abhandlung über das Funktionieren der kapitalistischen Wirtschaftsweise erwarte. Aber ich wollte das kontrastieren mit einer Art Verwendung von Begriffen, die quasi den ganzen politischen Gehalt und auch politisch-ökonomischen Gehalt dieser Begriffe wirklich in das abstrakte Argument Notwendigkeit verwandelt. Mehr erfährst du aus diesen Begründungen nicht. Und das ist die Art und Weise, wie das geht, ist eben Ziele zu benennen, die, deren Inhalt gar nicht erläutert wird, deren Inhalt gar nicht korrekt angegeben wird, sondern die quasi als durchgesetzte, gültige Gesichtspunkte politischen Handelns einfach gelten, ohne dass irgendjemand mal gesagt hätte, warum eigentlich? Warum soll man eigentlich für Wachstum sein? Wer hat denn eigentlich was davon? Wer macht denn das Wachstum eigentlich? Wer sind die Nutznießer des Wachstums? Wer sind die Geschädigten davon? Nein, Wachstum ist ein allgemeines nationales Ziel und der einzige Grund dafür, warum das Ziel allgemein anerkannt ist, ist die politisch hergestellte Sachlage, dass alle tatsächlich von dem Wachstum abhängig sind. Aber das ist auch keine naturnotwendig, sondern eine politische Entscheidung. Ich habe heute war die Schlagzeile, um das mal noch an einem Beispiel zu illustrieren, heute war die Schlagzeile, was hier nicht mehr ganz wörtlich, jedenfalls ging es um den Zusammenschluss von das Zusammenlegen von dieser einen Abteilung von Siemens mit Nokia. Ne? Also halt die Hauptschlagzeile in der SZ. Und das wurde so dargestellt, eigentlich als ein Stück Erfolgsgeschichte eines deutschen Konzerns. Einerseits natürlich nicht, weil Siemens es aus eigener Kraft nicht geschafft hat, diese Abteilung des Unternehmens zu sanieren. Andererseits aber auch schon, weil sich so damit dieses Kapital wieder auf sichere Beine stellt. Gestern in der Tagesschau wurde das schon gefeiert unter dem Gesichtspunkt, jetzt gehen die Börsenkurse wieder auf. Und so ganz nebenbei kam dann irgendwo im dritten Absatz, bei der Gelegenheit gehen mal so ein paar tausend Arbeitsplätze flöten. Ne? Das kommt dann daher, also das ist eine unangenehme Nebenwirkung einer eigentlich guten und allgemein zu begrüßenden Sache. Das ist eine Art und Weise, das Verhältnis von solchen Fusionen und der Art und Weise, wie dafür und deswegen mit den Leuten umgegangen wird, die für diesen Konzern bislang gearbeitet wird, die so tut, die wirklich mit Absicht, würde ich jetzt mal sagen, den Standpunkt des Lesers auf die Seite richtet von, das ist ein Stück Erfolgsgeschichte, ein Stück Voranbringen des deutschen Standorts und ein Stück Kapitalwachstum, was wir nur begrüßen können. Das hat natürlich negative Wirkungen, die finden wir alle nicht so schön, aber die sind damit abgehakt, weil der Gesichtspunkt klar ist, dass Arbeitsplätze, die sich nicht rentieren, natürlich nicht erhalten bleiben können. Also kommt das dann auch nicht, steht dann halt auch nicht in der Zeitung, der Zweck dieser Fusion ist, so und so viele Leute loszuwerden, weil dann wird die Produktion rentabler, sondern es kommt als Wirkung, als unangenehme Begleiterscheinung, die natürlich niemand schön findet, aber die man eben dafür in Kauf nehmen muss. Und das verwandelt eben das Verhältnis von Zweck und Mittel in eine zu begrüßende Aktion und unangenehme, wie heißt es bei Medikamenten, unangenehme Nebenwirkungen. Also ist das Entlassen der Leute überhaupt keine Nebenwirkung, sondern einer der maßgeblichen Zwecke der ganzen Veranstaltung. Die Lohnkosten will man loswerden. Ja, das wird man halt so. Ja, gibt es noch Diskussionsbedarf zum Thema? Wenn das nicht der Fall ist, dann könnt ihr, sag mal.